Sally und die Schmöker, der Kids-Zone-Lesetipp. Und was ist mit mir? Was heißt denn hier, was ist denn mit mir? Seit wann bist du denn so umständlich? Sag doch gleich, dass du auch ein paar Gummibärchen willst. Wenn du mich mal ausreden lassen würdest, wüsstest du Bescheid. Und was ist mit mir, heißt nämlich mein neues Buch. Ist ja interessant, da geht es wohl um kleine Mädchen, die sich immer ungerecht behandelt fühlen. Haha, das Lachen wird dir gleich vergehen. Die Geschichte ist nämlich ziemlich ernst. Es geht nämlich um zwei Jungs, Joe und Hannes. Die sind zwar Zwillinge, sehen sich aber überhaupt nicht ähnlich. Und vom Charakter her sind sie noch viel unterschiedlicher. Also, eines Tages spielen die zwei an einer Kiesgrube, obwohl das saugefährlich ist und es ihnen ihr Vater strengstens verboten hat. Aber Joe will Hannes unbedingt beweisen, dass es da keine Geister gibt. Und da passiert es. Hör mal zu. Hannes schob den Fahrradständer mit dem Fuß zurück. Ungeduldig sah er Joe an. Joe schaute auf die gegenüberliegende Seite, über die sich allmählich die Dämmerung senkte. »Morgen kommen wir wieder her«, sagte er, »und dann steigen wir zusammen darunter. Du musst dich eben selbst überzeugen, ein für allemal.« »Das tue ich mit Sicherheit nicht«, sagte Hannes. »Oh doch, das tust du.« Joe trat an den Rand. »Hallo, ihr da unten«, rief er, »morgen bringe ich meinen Bruder mit. Und wenn es euch gibt, dann zeigt euch gefälligst.« Hannes spürte die Gefahr, ohne dass es ein Anzeichen für sie gegeben hätte. Er wollte Joe eine Warnung zurufen, aber er bekam keinen Ton heraus. Im selben Moment brach unter Joes Füßen der Boden weg. Joe schrie auf, ruderte mit den Armen und fiel. Hannes warf das Rad hin und rannte an die Stelle, an der Joe abgestürzt war. Er sah, wie Joe sich mehrmals überschlug, die letzten Meter hinunterrollte und beim Wasser liegen blieb. »Joe«, schrie Hannes, »Joe!« Joe lag reglos da, mit merkwürdig verrenkten Gliedern, erhob nicht einmal den Kopf. »Das hört sich ja schrecklich an, sagt bloß.« »Du vermutest richtig. Joe überlebt den Sturz nicht. Seine Familie ist total fertig. Naja, und jeder versucht auf seine Weise irgendwie damit fertig zu werden. Am schlimmsten ist es natürlich für Joe, weil er sich mitschuldig fühlt. Er wird sogar vom Kriminalbeamten verhört.« »Was?« »Ja, echt? Die fragen ihn doch glatt, ob er den Joe nicht bei einem Streit in die Kiesgrube geschubst hat. Stell dir das mal vor!« »Aber am meisten setzt sein Vater ihm zu. Der kam nämlich immer besser mit seinem Zwillingsbruder klar. Und das lässt er ihn auch deutlich spüren. Pass gut auf, dann weißt du, was ich meine.« Hannes drehte sich zu seiner Mutter um, doch bevor er etwas sagen konnte, fuhr der Vater schon dazwischen. »Halt dich nicht immer am Schürzenzipfel deiner Mutter fest und sieh mich an, wenn ich mit dir rede.« Hannes versuchte es, aber es ging nicht. Wenn man jemandem nicht in die Augen schauen kann, dann ist das ein Zeichen von schlechtem Gewissen. Hannes starrte seinem Vater angestrengt in die Augen. Er spürte die Hand der Mutter leise im Nacken. »Lass ihn los.« Der Vater schrie jetzt. Die Hand der Mutter zog sich zurück. »Gott weiß, dass ich wirklich jede Menge Geduld mit ihm hatte. Ich bemühe mich wirklich, aber ich verstehe ihn einfach nicht.« Er rüttelte Hannes an den Schultern. »Erklär mir das, erklär es mir.« Hannes öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Er riss die Augen auf, um die Tränen zurückzuhalten. Sein Vater ließ ihn los. Er schüttelte den Kopf. »Es sind doch Zwillinge«, sagte er. »Wieso ist mir der eine so vertraut und der andere so fremd?« »Das ist ja voll die Härte.« »Das kannst du laut sagen. Zum Glück hat Hannes einen guten Freund, der ihm hilft. Er heißt Martin und hält ganz fest zu ihm.« »Cool, so eine richtige Freundschaft ist echt was wert. Hey, ich hab eine prima Idee. Du verziehst dich in die Küche. Musst doch sowieso noch einen Kuchen backen, oder? Dann kann ich mal in das Buch reingucken.« »Nee, da hab ich einen viel besseren Vorschlag. Ich lese weiter und du gehst in die Küche. Schließlich hab ich ja auch das Taschenbuch entdeckt. Ach, das ist ja vom Omnibus Verlag. Von dem habe ich ja schon mehrere Bücher gelesen. Und die 6 Euro stammen schließlich auch von meinem Taschengeld und nicht von deinem. Alles klaro?« »Backen? Ich bin noch kein Mädchen. Vergiss es!« »Na gut, vergiss es. Ich schnapp's mir wann anders. Ich zieh mir jetzt die Witze von der Voicebox rein.«